Paragraph 23, Übung 2. Formulieren Sie Antworten mit Aber. Setzen Sie Aber auf Position 0. Beispiel: Seine Frau hatte zu ihm gesagt: Fahr nicht so schnell. Aber er ist doch zu schnell gefahren. Versuchen Sie es jetzt. Gib nicht so viel Geld aus. Aber er hat doch zu viel Geld ausgegeben. Schreib nicht so undeutlich. Aber er hat doch zu undeutlich geschrieben. Komm nicht zu spät. Aber er ist doch zu spät gekommen. Lauf nicht so schnell. Aber er ist doch zu schnell gelaufen. Lass dir nicht so viel gefallen. Aber er hat sich doch zu viel gefallen lassen. Iss nicht so hastig. Aber er hat doch zu hastig gegessen. Zieh dich nicht zu leicht an. Aber er hat sich doch zu leicht angezogen. Fotografier nicht so viel. Aber er hat doch zu viel fotografiert.